Sodann rief er mir mit lauter Stimme Folgendes in die Ohren: Es nahen die Heimsuchungen der Stadt. Da kamen 6 Männer in der Richtung vom oberen Tore her, das nach Norden zugewendet ist, ein jeder mit seinem Zerstörungsgerät in der Hand, und unter ihnen war einer, der war in Linnen gekleidet und hatte ein Schreibzeug an seiner Seite. Die kamen und stellten sich neben den Ehrenaltar. Und die Herrlichkeit des Gottes Israels hatte sich von dem Cherub, auf welchen sie gewesen war, hinweg erhoben und zu der Schwelle des Hauses hinbegeben, und er rief dem zu, der in Linnen gekleidet war, der das Schreibzeug an seiner Seite hatte. Und Jahwe sprach zu ihm: Geh mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem, hindurch und mache ein Zeichen auf die Stirn der Männer, die da seufzen und jammern über alle die Gräuel, die in ihr verübt werden. Zu den anderen aber sprach er vor meinen Ohren: Geht hinter ihm her durch die Stadt hindurch und schlagt rein, blickt nicht mitleidig, noch übt Schonung. Greis, Jüngling und Jungfrau und Kinder und Weiber metzelt nieder, einen jeden aber, der das Zeichen an sich hat, lasst unberührt. Fangt an bei meinem Heiligtume. Da fingen sie an mit den Vornehmen, die sich vor dem Tempel befanden. Und er sprach zu ihnen: Verunreinigt den Tempel und füllt die Straßen mit Erschlagenen an. Zieht aus. Da zogen sie aus und schlugen drein in der Stadt. Während sie so dreinschlugen, fiel ich auf mein Angesicht und schrie und sprach: Ach, Herr Jahwe! Willst du denn den ganzen Überrest Israels vertilgen, indem du deinen Grimm über Jerusalem ausschüttest? Da sprach er zu mir: Die Schuld des Hauses Israel und Juda ist ganz überaus groß, und das Land ist voll von Blutschuld, und die Stadt ist voll von Gewaltset, denn sie denken, Jahwe hat das Land verlassen und Jahwe sieht es nicht. Nun will auch ich nicht mitleidig blicken und nicht Schonung üben, ihren Wandel gebe ich ihnen auf ihren Kopf. Es brachte aber der in Linnen gekleidete, der das Schreibzeug an seiner Seite hatte, Bescheid und sprach: Ich habe getan, wie du mir befohlen hattest.